Hermannchen, Hermannchen, beruhige dich. Das war nur der Zug. Gleich sind wir in Wuppertal. Kannst draußen die Schlote schon sehen. Nach Willen von Professor Duisberg sollen wir hier Geschichte schreiben. Professor Dreser! Professor Dreser! Herr Duisberg, Sie kommen selber, um mich abzuholen? Eine gute Gelegenheit, meine neue Daimler-Motordroschke auszuführen. Ist das alles, was Sie an Gepäck mitbringen? Der Schaffner holt noch mein Chef. Oh, das kriegen wir auch noch unter. Und du? Wie heißt du, Hundchen? Hermann. Aber Vorsicht. Er ist noch ganz verrückt von der langen Reise. Da schnappt er manchmal. So. Jetzt fahren wir gleich zu Ihrer neuen Werkstätte in den Farbenfabriken. Was wird hier gebaut? Das soll mal die Schwebebahn werden. Seht, hier kommen Sie geradewegs ins Zentrum des technischen Fortschritts. Wuppertal schickt sich an, Berlin und Paris Konkurrenz zu machen. Und ich dachte schon, ob es wirklich so schlau war, die Professur in Göttingen aufzugeben. Schlau? Chemie wird die Welt aus den Angeln heben. Und wir haben hier die nötigen Mittel dazu. Heroin von Leonard Koppelmann. Nach einer Idee von Sebastian Büttner. Im Schoße unserer Berge ruhen die Schätze, die von fleißigen Händen der braven Bergleute gefördert, der Industrie Gelegenheit geben, sich zu betätigen. Dieser Industrie, der Stolz unserer Nation, wunderbar in ihrem Aufschwung, beneidet von aller Welt. Möge es ihr vergönnt sein, nach außen den guten Ruf von der Tüchtigkeit und Güte deutscher Arbeit zu mehren. Ich gedenke hierbei der Arbeiter, die den gewaltigen industriellen Unternehmungen vor den Hochöfen und unter Tage im Stollen mit nerviger Faust ihr Werk verrichten, genauso wie den Wissenschaftlern in ihren Laboren und Forschungsabteilungen. So, das hier wird Ihr neuer Arbeitsplatz sein. Hier werden wir unsere Revolution starten. Von so einer Ausstattung hätte ich an meinen Universitäten nur träumen können. So wie die Dampfmaschine das Gesicht der Welt verändert hat, wird es dereinst die Chemie tun. Und noch mehr. Wie ich sehe, sind das bei Bayer nicht nur leere Worte. Ihre beiden Vorgänger sind an dieser Aufgabe gescheitert. Einen weiteren Fehlschlag kann ich mir nicht erlauben. Ah, da sind Ihre künftigen Mitarbeiter. Darf ich vorstellen, Arthur Eichengrün. Sehr erfreut. Und Felix Hoffmann. Habe die Ehre. Zwei überaus begabte Chemiker. So ein Husten. Mariechen kann dir am Ende gleich ein Glas Wasser holen. Vater, was? Ich lass sofort runter. Nee, ihr seid ja sehr besorgt. Sollen wir nicht? Willst du jetzt kein Wasser? Oh, danke schön. Oh Gott! Paarchen, du guck doch bloß! Blut! Ah, so ein Quatsch! Lotto, ja! Komm, Paarchen, ein ganz großes Stück! Ja. Schlafen. Schlafen, seufzt der Kranke schwer. Er nimmt den Trunk. Er lächelt. Schlafen. Schlafen. Nun glättet sich der Schmerzen, wildes Meer, und seine matte Seele treibt zum Hafen. Ein mattes Glimmen noch im trüben Blick, ein traumhaft Dehnen durch die kranken Glieder. Und immer weiter taucht der Geist zurück und immer tiefer senken sich die Lider. Er gleitet heimwärts in ein schöneres Land. Aufwachen, wir sind da. Du wohnst doch im Landmark Motor Hotel, oder? Ich glaube schon. Was ist? Was ist los? Kommst du mit? Ach, Dennis, du weißt, ich trenne Geschäftliches und Privates strikt. Hm? Auf der Bühne schlafe ich mit 25.000 verschiedenen Menschen. Und dann gehe ich allein nach Hause. Mir wenigstens noch etwas Dope. Hier, da hast du $50. Aber Baby, sei vorsichtig. Das Zeug hat noch keiner probiert. Ja, ja, ja. Mama ist schon groß. Ja, ja, ja. Schaffst du es alleine oder soll ich dich noch bis zu deinem Zimmer bringen? Ich bin zwar betrunken, aber laufen kann ich wohl noch. Baby, cry, baby. Guten Abend, Mrs. Joplin. Zimmer 105. Wollen Sie morgen geweckt werden? Nein, lassen Sie mich einfach schlafen. Doch plötzlich bebt er. Das Bewusstsein loht im trüben Blick und auf den blassen Zügen. Er ist erwacht. Und das Gespenst in Not schreit ihm ins Ohr, dass seine Träume lügen. Da fährt er auf, sein Blick so fremd und schwer, als ob ihn schon des Todes Pfeile trafen. Die schlaffe Rechte tastet wild umher den Trank. Gebt mir den Trank. Ach, schlafen. Schlafen. Wach auf, Madeleine. Wie viel hast du dir gespritzt? Ach, Arthurchen. Warum? Die Tage sind so lang ohne dich. Die leichte Technik der Pravatschen Methode. Du wirst dich noch umbringen. Also die Injektion vermittels einer Spritze und die daraus resultierende rasche, wundergleiche Wirkung des Morphins gegen den Schmerz. Die Ruhe, welche sie seit dem preußisch-österreichischen Kriege 1866 auch hier allen schwer Verwundeten und Erkrankten brachte, bahnte dieser Behandlung in Deutschland rasch den Weg. Der Kreis der Indikationen für diese Behandlungsweise wurde täglich ohne Unterscheidung erweitert. Gegen jede anormale Empfindung, ob auf neuropathischer oder entzündlicher Basis, wurde alsbald das Betäubungsmittel angewendet. Die rationale Behandlung leidet durch diese Moderne. Die Kranken befinden sich in ihrem Morphintaumel subjektiv wohl, die Ärzte aber verlieren unter demselben das Bild der eigentlichen Krankheit. Die Diagnose. 10. August 1897. 18. August 1897. Über 20. August 1897. Über die Methylierung von Morphin mittels 21. August 1897. Über das Diacetylmorphin. Um einen Ersatz für das Codein aufzufinden, wurde das Diacetat des Morphins dargestellt. Kocht man 10,0 Morphin mit 30,0 Essiganhydrid in 4 Stunden unter Rückfluss, so zeigt eine in Wasser aufgenommene Probe keine Morphinreaktion mehr. Wie physiologische Versuche ergaben, liegt in dem Körper in der Tat eine dem Codein außerordentlich ähnlich wirkende Substanz vor. Lieber Herr Hoffmann? Ja? Dr. Duisberg wollte sich kurz über den Fortschritt unserer aktuellen Forschungsreihe erkundigen. Wenn Sie so freundlich wären. Nun, wir acetylieren zurzeit verschiedene wirkmächtige Arzneien, unter anderem Chinin, die Salicylsäure und das Morphin. Bei der Acetylierung nimmt nach allgemeiner Erfahrung die Toxizität vieler Substanzen ab und es verbessert sich ihre Verträglichkeit. Na, die Acetylierung ist ja überall groß in Mode. Vielfach geht man dabei in völlig mechanischer und geistloser Weise vor. Und viele der berufsmäßigen Erfinder von neuen Arzneimitteln acetylieren lediglich aus Mangel an anderen Ideen. Sie sind mit Ihrer Erfindung Phenacetin nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung. Noch immer gibt es kein wirksameres Mittel zur Fiebersenkung auf dem Markt. Tja, meine Erfindung ist nun schon über 10 Jahre her. Da sollte man denken, dass die Entwicklung schneller voranschritte. Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir mit der Synthese von Acetylsalicylsäure, kurz ASS, ein potentes Schmerzmittel lancieren können. Ich rechne dem acetylierten Morphin eine größere Chance zu. Gut. Wir konzentrieren uns erstmal auf das Diacetylmorphin. Ein wirkungsmächtiges und dabei nebenwirkungsarmes Morphinderivat wäre ein schöner Erfolg. Dann hätten wir ein potenzielles Konkurrenzprodukt zu dem Codeinpräparat der Knoll AG. Herr Hoffmann. Ja, bitte. Geben Sie es an Dr. Dreser für die pharmakologische Erprobung. Dann müssen wir noch einen griffigen Namen für unser neues Medikament finden. Namen Vater, Namen Mutter. Na, Emil, du bist mir auch ein rechter Rumtreiber. Bei so einem Wetter. Wir haben draußen noch so hübsch gespielt. Erst haben wir nach einer Ratte geschmissen, dann haben wir uns noch gehascht. Eiwei, ist das aber einmal ein verflixter Wind. Du, Vater, von Schwalms ihrer Scheune hat's das halbe Dach abgedeckt. Und bei unserer Hausecke kommt man gar nicht rum. Jetzt hast du auch den Husten? Dem Vater geht's schon seit Wochen schlecht. Sogar Blut hat der gespuckt. Jetzt beruhig dich mal, Mienchen. Ich geh morgen zum Doktor im Werk. Der hat sicher ein Mittel für uns. Wenn es Abend wird, verlässt dich leise ein blaues Antlitz. Madeleine unpässlich. Ein kleiner Vogel. Morphinreaktion. Singt im Tamarindenbaum. So schlimm, dass ich gegen Abend zur Florette gehen musste, ihr eine Spritze machen zu lassen. Ein sanfter Mönch. Wie eine Durstige zu trinken bekommt. Ich ärgere mich drüber. Faltet die erstorbenen Hände. Dr. Florette jetzt bei ihr. Ein weißer Engel. Der den Entbehrungszustand natürlich nur mit einer Spritze steuern kann. Sucht nach Hinheim. Madeleine glaubt, der Droge Herr bleiben und einen Schwebezustand von freier Gewöhnung und Gelegentlichkeit einhalten zu können. Zu deinen Füßen öffnen sich die Gräber der Toten, wenn du die Stirne in die silbernen Hände legst. Der Weinkrampf wird sie wohl über ihren Irrtum belehrt haben. Stille wohnt an deinem Mund, der herbstliche Mond, trunken von Mohnsaft. Dunkler Gesang, blaue Blume, die leise tönt in vergilbtem Gestein. Dennoch ist der Wunsch nach gänzlichem Bruch mit dem Mittel nicht vorhanden. Sie wollen unser Diacetylmorphin in einer vergleichenden Studie mit Knolls Codein prüfen? Ja. Codein ist das herausragende Mittel in der Behandlung der Atemwegskatarrhe. Aber nur eine einzige experimentell-pharmakologische Studie hat bisher die Codeinwirkung auf die Atmung untersucht. Aber wie wollen Sie das bei Tieren bewerkstelligen? Mithilfe eines von mir selbst entwickelten Spirometers habe ich an Kaninchen schon die Wirkung anderer Arzneien auf den Atemvorgang studiert. Sie haben Kaninchen als Versuchstiere gewählt? Ja, und Stichlinge, Meerschweinchen und Katzen. Ich werde deren Körperfunktion unter besonderer Berücksichtigung der Atmung nach Applikation von Morphin, Codein und Diacetylmorphin untersuchen. Stichlinge? Ja. Schauen Sie, am unruhigsten ist der Fisch im Codeinphosphat. Der in Morphin befindliche wird erst nach 30 Minuten etwas unruhig, während der im Diacetylmorphin schwimmende keinerlei Unruhe zeigt. Und hier, schauen Sie, nach 60 Minuten kann man den im Diacetylmorphin mit der Schwanzflosse oberhalb des Wasserspiegels an die Gefäßwand ankleben. Zeichen einer leichten Hypnose. Hier, das ist bei den anderen unmöglich. Nach 3 Stunden ist der Codeinfisch tot, die anderen leben und in frisches Wasser zurückgebracht, erholen Sie sich schnell. Und wie beurteilen Sie Ihre Befunde bis jetzt? Äußerst vielversprechend. Ich möchte das Diacetylmorphin schon jetzt für eine klinische Prüfung am Menschen empfehlen. Glauben Sie nicht, das ist noch ein bisschen verfrüht? Nein. Ich habe es auch schon an mir selbst ausprobiert. Es war überwältigend. Wenn Sie es einmal selbst versuchen, werden Sie verstehen, warum ich so euphorisch bin. Sie haben keine Nebenwirkungen gespürt? Nein. Probieren Sie. We'll have a blue room, a new room, for 2 room is not so far from worldly cares as our blue room far away upstairs. Unsere juristische Abteilung hat ein Zirkular mit einem Vorschlag zur Benennung unseres potenziell neuen Produkts erstellt. Und es uns zur Stellungnahme übergeben. Was schlagen die vor? Heroin. Heroin? Also, mir gefällt's. Da klingt die griechische Mythologie an. Heros, die Konnotation des Heldenhaften, gefällt mir. Die ist nicht nur bei uns im Kaiserreich positiv besetzt. Wir müssen den Namen unbedingt schützen lassen. Das ist ein potenter Begriff für ein potentes Mittel. Und was sagen Sie zu Heroin? Mich erinnert der Name Heroin eher an Heroika und damit an die mit Remedia Heroica bezeichneten heroischen Therapieformen. Remedia Heroica. Arzneimittel, die ganz allgemein stark wirken, geradezu gewalttätig und oft mit einer gewissen Gefahr für Leib und Leben verbunden sind. Come on, come on down. I hear your feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Okay, okay, okay. Just a little pinprick. There'll be no more. But you may feel a little sick. Ah, Herr Bremme, richtig? Jawohl, Herr Doktor, Paul Bremme. Chemiearbeiter hier im Werk seit 1879. Ich habe noch den alten Bayer kennengelernt. Ja, Herr Bremme. Gut, gut. Was führt Sie denn zu mir? Der Husten, Herr Doktor. Der will und will nicht aufhören. Seit wann plagen Sie die Beschwerden? Ja, bald 8 Wochen. Na, dann ziehen Sie mal Ihr Hemd aus und drehen sich mit dem Rücken zu mir. Ja. Unsere Kleinen sind auch ständig krank. So, und jetzt tief einatmen. Wir haben da gerade ein Mittel in der Erprobung und das verspricht schnelle Abhilfe. Ein Mittel von uns? Na, wie gesagt, es ist noch ganz neu. Sie würden quasi zu den Ersten gehören. Es wird hier produziert? Noch nicht, aber sicher bald. Unsere neue Forschungsabteilung hat es entwickelt. Und? Hat es schon einen Namen? Ja, Sie wollen es Heroin nennen. Schauen Sie, Professor Dreser. Diese Verpackung habe ich in unserer Propagandaabteilung entwickeln lassen. Ein Flakon? Wie für ein edles Parfum. Die Leute sollen unser Produkt begehren. Kein profanes Medikament. Ein wahrhaft heroisches Mittel. Heroin? Wir werden ganzseitige Anzeigen schalten. Auf allen Kontinenten. Die Menschen sollen die Apotheken stürmen. Einzig mit einem Wunsch auf den Lippen. Heroin. Wilhelm Overzieher, 27 Jahre, Farbenarbeiter. Seit einigen Wochen Husten, Auswurf starker Nachtschweiß. Therapie, Kreosot und Morphium in kleinen Dosen. 17. Januar, Status idem, keine Besserung der Beschwerden. Therapie, Duotal 0,5 und Heroin 0,005 mehrmals. 7. Februar, Nachlassen des Nachtschweißes, erhebliche subjektive Besserung. 14. Februar, kann wieder arbeiten. Und, Dr. Florid, wie schreiten die Prüfungen voran? Heroin zeigt sich bei allen Verschreibungen in unserer Poliklinik als ein außerordentlich brauchbares, prompt und zuverlässig wirkendes Mittel zur Bekämpfung des Hustens. Dann geben wir das Mittel jetzt zur klinischen Erprobung an die Medizinische Universitätsklinik in Berlin. Ja, die Übereinstimmung der Heroinwirkung zwischen Tier und Mensch ist nach unseren Befunden vollständig. Bei der Sichtung der Quellen, auf die sich Dreser in seinen Publikationen über Heroin bezieht, muss der Eindruck entstehen, Heroin sei eine neue, zum ersten Mal von Dreser experimentell pharmakologisch untersuchte Verbindung, was der Wahrheit nicht entspricht. Das liegt wohl in den Bemühungen des Unternehmens begründet, sich die Priorität an dem Verfahren zur Darstellung von Diacetylmorphin zu sichern. Die Farbenfabriken setzen alles daran, um in den hart umkämpften Markt des Alkaloid-Geschäfts, den E-Merk und die Knoll AG, Codein und Dionin beherrschen, mit einem neuen, konkurrenzlosen und gewinnträchtigen Patentprodukt, ihrem Atmungssedativum Heroin, einzubrechen. Mietchen, Mietchen, ich hab mich noch nie so gut gefühlt. Fall Paul Brenne, 34 Jahre, Alizarinarbeiter. 9. Februar. Über der rechten Lungenspitze raues Atmen mit verlängertem Expirium. Hereditär belastet, Husten, Ausruf, Kopfschmerz seit langer Zeit. Vater, guck mal. Therapie, Duotal und Heroin. 14. Februar, Nachlassen des Hustens, keine Kopfschmerzen mehr. 17. Februar, Gewichtszunahme 3 Pfund, fühlt sich so wohl, dass er wieder arbeiten kann. 24. Februar, ohne jegliche Beschwerden, objektiver Befund, positiv. Ähnlich günstige Erfolge bewirkt das Heroin in 2 Fällen von Keuchhusten. Es handelt sich um die 2 Kinder Brennes in dem Alter von 10 und 12 Jahren, sämtlich im Anfang des 2. Stadium Convulsivum. Von beiden Kindern wurde das Heroin gut vertragen, ohne eine Spur von ungünstigen Nebenwirkungen zu erzeugen. Hermannchen, ich dachte, du magst Musik. Wenn ich hier fertig bin, kriegst du eine Extrawurst. Und ich? Wie lange muss ich noch warten? Heroin hat sich in allen Tests als geradezu fantastisch erwiesen. Duisberg treibt die Propagandaabteilung zu einer einmaligen Kampagne. Für uns alle steht viel auf dem Spiel, am meisten für mich. Wenn Heroin nicht sticht, werden wir es mit der Acetylsalicylsäure versuchen, eine mäßige Alternative. Nein, alle Energie muss sich auf Heroin konzentrieren. Das oder keins. Nicht wenige Mediziner sind von einer Art Forschungsmanie besessen, sich über die Gebiete des Rechts und der Sittlichkeit in bedenklicher Weise hinwegzusetzen. Ethische Überlegungen sind aber die unerlässliche Voraussetzung jeder Arzneimittelprüfung am Menschen. Ärztliche Prüfung am Krankenbette von neuen Mitteln, welche nicht genügend im Tierversuch vorgeprüft worden sind, sind Tierquälerei am Menschen und verstoßen gegen den Codex Ethicus Medicorum. Vor allem aber müssen solche Personen von therapeutischen Experimenten ausgeschlossen werden, die minderjährig oder aus anderen Gründen nicht geschäftsfähig sind, die keine Zustimmung erklärt haben oder die über die möglichen nachteiligen Folgen des Versuchs oder Eingriffs nicht sachgerecht belehrt worden sind oder belehrt werden können. Eichengrün. Herr Dr. Dreser? Sie sind doch so ein Verfechter der Acetylsalicylsäure. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Substanz ihre Qualitäten hat. Während unserer pharmakologischen Versuche hat es sich, im Gegensatz zu seinem Ausgangsprodukt, der Salicylsäure, als anregend auf die Herztätigkeit herausgestellt. Wir werden es also in die klinische Prüfung geben. Ich bin mir sicher, dass wir diesen Aufwand nicht bereuen werden. Abseits im Garten blüht der böse Schlaf, in welchem die, die heimlich eingedrungen, die Liebe fanden, junge Spiegelungen, die willig waren, offen und konkav. Und Träume, die mit aufgeregten Masken auftraten, riesiger durch die Koturne, das alles stockt in diesen oben Flasken, weichlichen Stängeln, die die Samenurne, nachdem sie lang die Knospe abwärts tragend zu welken meinten, fest verschlossen, heben, gefranzte Kelche auseinanderschlagend, die fieberhaft das Mohngefäß umgeben. Sweetest Perfection. Out eingehenden, vergleichenden Untersuchungen Dresers lehren nun in dem Diessigsäureester des Morphins eine Substanz kennen, welche die spezialisierte Einwirkung auf die Atmung in noch ausgesprochenerem Grade besitzt als das Codein. Und zwar wegen des in toxischen Gaben später eintretenden und weniger intensiven Krampfstadiums. Auch reiner als beim Codein. Aufgrund dieser Befunde wurde das acetylierte Morphinderivat unter dem Namen Heroin noch im Jahre 1898 in die Therapie eingeführt. Herr Dr. Florett! Herr Dr. Florett, der Bremme ist uns eben auf der Arbeit zusammengeklappt. Herr Bremme, können Sie mich hören? Ja, Herr Doktor. Oh, ich fühle mich sehr schwach. Der Bremme hat wie ein Wilder geschafft. Hat gesagt, er braucht keine Pause machen. Das Pulver. Sie nehmen doch immer Heroin? Ja, wir haben... Ja, ich lasse Sie dann mal. Wir haben noch ein paar Briefchen von den Kindern übrig. Aber Sie hatten doch keinen Husten mehr. Ja, das nicht. Das nicht, aber mit dem Pulver da macht das Arbeit in allem überhaupt nichts mehr aus, Herr Doktor. Herr Bremme, bleiben Sie bei uns. Sie müssen wach bleiben. Was ist das für eine Bombe auf deiner Hand? Die habe ich mir nach meinem ersten Bombenabwurf eintätowieren lassen. Wir haben damals ein ganzes Dorf ausgelöscht. Und jeder hielt sogar einen Orden dafür. Nicht schlecht. Ach, großer Scheißdreck. Seitdem kann ich nur noch Einsätze fliegen, wenn ich vorher genügend gespritzt habe. Du fliegst Einsätze auf Dope? Mann, ich wollte bloß raus aus Nam. Und Skek hat mich rausgebracht. Aber wenigstens eine Weile. Ich hab mich schon gefragt, warum die Jungs ja alle so cool sind. Die in der medizinischen Wochenschrift publizierte Arbeit von Harnack über die angebliche Giftigkeit unseres Heroins hat den Absatz empfindlich getroffen, Karl. Ja, sehr ärgerlich. Nach Einführung des Präparats konnten wir zunächst eine permanent steigende Entwicklung verzeichnen. Nach Erscheinen des Harnackschen Aufsatzes indes sind die Umsätze jetzt deutlich zurückgegangen. Fritz, Professor Dreser wird in den nächsten Tagen die Gegner mit einer vorzüglichen wissenschaftlichen Arbeit mundtot schlagen. Herr Direktor Ball, tatsächlich befinde ich mich in den letzten Korrekturen. Meine Ergebnisse werden alle weiteren Diskussionen beenden. Na, hoffentlich gelingt Ihnen dies. Es würde sich darüber hinaus empfehlen, wenn von anderer Seite bezügliche Arbeiten erschienen. Herr Professor Dreser, vielleicht könnten Sie bei Professor Langer diesbezügliche Schritte tun. Das will ich tun. Professor Ewald wird ebenfalls etwas publizieren. In meiner Arbeit habe ich zwei Fälle dokumentiert, in denen außerordentlich große Heroindosen aus Versehen gereicht wurden und in denen nicht das eintrat, was Herr Professor Harnack behauptet, nämlich der Tod des betreffenden Patienten. Das müssen Sie, lieber Professor Dreser, jetzt nur noch in einem schönen Artikel verarbeiten und dann muss das möglichst flächendeckend verbreitet werden. Wir dürfen nicht dulden, dass in der Welt behauptet wird, wir hätten unvorsichtigerweise Präparate possiert, die nicht sorgfältig probiert sind. Heroinproduktion 1898, 45 Kilogramm. Heroinproduktion 1899, 215 Kilogramm. Heroin gegen Atemwegserkrankungen. Bronchitis, Pharyngitis, Laryngitis, Tracheitis, Pneumothorax, Lungenemphysem, Hämoptor, Asthma, Bronchiale, Phthisis, Spitzenkatarrhe, Pleuritis. Das kritische Digital ist eine bessere Ausnutzung der insuffizienten Herzarbeit durch Verlangsamung der Pulsationen und gleichzeitiger Steigerung der Herzkraft bewirkt. So schafft auch Heroin ja einen entsprechenden günstigen Massachusetts Regierenden und kräftigen Einfluss auf eine Ich verordnete 45 Kindern Heroin, namentlich Säuglinge mit Atemwegserkrankungen. Ich kann Heroin für die Kinderpraxis nur empfehlen und habe für die verschiedenen Altersstufen ein Dosierungsschema erstellt. Herr Dreser. Ja. Hier das Zirkular zur Acetylsalicylsäure. Danke. Und? Aspirin. Ich hätte Euspirin für zweckmäßiger gehalten. Aspirin. Aspirin. Mir gefällt Aspirin. Wir konnten unsere Heroinproduktion im Jahr 1900 beträchtlich steigern auf nunmehr 468 Kilogramm. Das ist großartig. Und das trotz des Märkschen Jahresberichts, Fritz. Die haben sämtliche pharmakologische Arbeiten, die gegen Heroin erschienen sind, ausgeschlachtet und alle diejenigen, die zugunsten des Heroins sprechen, unberücksichtigt gelassen. Hingegen eine 5 Seiten lange lobende Besprechung des Dionins gebracht. Ein sehr parteiisches Vorgehen. Ein paar französische Autoren haben aufgrund von Versuchen an Hunden die Beobachtung gemacht, dass eine Angewöhnung in ganz geringem Maße auftritt. Ich kenne diese Studie auch, Herr Eichengrün. Die Autoren schreiben aber darüber hinaus, dass eine spezifische Heroinwirkung ähnlich dem Morphinismus oder Kokainismus nicht eintritt. Meine Herren, ich möchte entschieden darauf hinweisen, dass wir doch sehr viel mehr gute Arbeiten über dieses Präparat haben. Auch Harnack ist seit einiger Zeit sehr ruhig. Der Absatz wird sich für die Zukunft noch bedeutend heben. Das ist meine feste Überzeugung. Diese Eichengrün versucht mich vor versammelter Mannschaft vorzuführen. Heroinabhängigkeit lächerlich. Er missgönnt mir meinen Erfolg. Hat wohl Selbstambitionen. Der wird sich nur umgucken. Ruhig, Hermann. Wenn ich Cello spiele, will ich nicht gestört werden. Von niemandem. Heute Abend gibt es keine Extrawurst für dich. Du kannst dich jetzt augenblicklich in dein Körbchen legen und schlafen. Ja, da brauchst du gar nicht so zu gucken. Ab in dein Körbchen. Und Herr Dreser? Was hat die klinische Prüfung von Aspirin ergeben? Hören Sie mir auf mit Ihrem Aspirin. Ist das reinste Herzgift. Herzgift? Was heißt das? Wir konzentrieren uns weiter ganz auf Heroin. Billy, du musst da jetzt raus. Die nehmen sonst den Laden auseinander. Hörst du nicht, was die Schweine da draußen brüllen? Wenn du anfängst zu singen, werden sie schon schweigen. Vor denen bringe ich keinen Ton raus. Ich gebe dir noch eine Spritze. Dann wirst du die da draußen sofort vergessen. Meine Damen und Herren, die unvergleichliche Miss Billie Holiday. Southern trees, best range of fruit, blood on the leaves, and the blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Arthur! Arthur! Madeleine! Sie werden uns verfolgen! Sie werden uns alles wegnehmen. Sie werden uns am Ende auch töten. Madeleine, das ist eine Sucht. Du entwickelst einen Verfolgungswahn. Du musst eine Entziehungskur beginnen. Ich habe für Bayer ein neues Mittel entwickelt, das wir dafür probieren müssen. Ein Mittel? Ja. Wir haben es Heroin getauft. Heroinproduktion 1905. 770 Kilogramm. Heroinproduktion 1906, 790 Kilogramm. Heroin als Saft, Sirup, Zäpfchen, Mixtur, Pulver oder Tränkchen. Heroingetränkte Tampons, Herointabletten. Hoffmann im Urlaub in den Alpen. Und ich allein mit Eichengrün. Duisberg ist auch kein besonderer Freund der Juden. Aspirin. In den USA beginnen sie uns jetzt das Leben schwer zu machen. Heroin eine Droge. Heroin ist ein Arzneimittel. Und wenn man entsprechend mit ihm umgeht, richtet es auch keinen Schaden an, im Gegenteil. Herr Hoffmann, kommen Sie. Geben Sie mir die Hand. Ich helfe Ihnen. Ich frage mich, wie Sie das schaffen. Wie eine Gemse klettern Sie hier rauf, ohne auch nur ein bisschen außer Atem zu geraten. Ja. Früher haben wir Arsenik gegessen. Arsenik ist hochgiftig. Na, als Brotbelag in kleinen Dosen genossen, vermindert Arsenik die Atemnot beim Aufstieg ins Gebirg und erleichtert das Tragen schwerer Lasten. Ja. Da ist mir meine Atemnot aber lieber. Dann kam unter den Alpinisten Cola-Präparate in Pastillenform und Kokain und Stimulanz auf. Über atmungsphysiologische Untersuchungen mit Kokainpräparaten unter Höhenbedingungen habe ich gelesen. Naja, und hier, diesem Mittel, wird eine noch größere Wirkung zugeschrieben. Das ist ja unser Heroin. Ich kann nur sagen, bei mir wirkt's. Gerade in Begriff des Heroins möchte ich zur höchsten Vorsicht mahnen. Man hat nämlich das Mittel schon in die Hände der Laien gebracht und in Alpenclubs empfohlen, es zur Linderung bei Atembeschwerden in Anwendung zu bringen. Mir scheint diese Empfehlung in hohem Grade bedenklich zu sein. 24. März 1909. Ärztemuster Amerika. 500 Ärztemuster Heroin-Hydrochlorid, Wert inklusive 9. März 1910. Heroin-Sirup Spanien. Es werden 500 Originalflaschen als Ärztemuster für Reklamezwecke Ärztemuster China bewilligt. Die von Herrn Stempel zur Verteilung an Missionsärzte verlangten je 200 Ärztemuster Helmitol, Heroin-Hydrochlorid und Veronal sollen, sofern deren Wert 300 Mark nicht übersteigt, gesandt werden. Heroin vertreibt die Schmerzen. Egal ob bei Uteruskarzinomen, gonorrhoischen Erkrankungen des Beckens, Magenkarzinomen, Enterokolitis, Orchitis, Ischias, Multiple Sklerose, gastrische Krisen der Tabika, Aneurysmen der Aorta. Heroin macht sich schmerzhaft. Heroinproduktion 1909, 875 Kilogramm. Leiden Sie unter Erkrankungen der Sexualsphäre, schmerzhafte Erektionen? Hatten Sie einen operativen Eingriff am Penis? Leiden Sie unter Epididymitis, Prostatitis, Blasenkatar, nächtliche Pollutionen, sexuelle Neurasthenie? Heroin schafft Abhilfe. Interessant ist die Libido- und Potenzschwächende Wirkung des Heroins, wie ich es bei Frauen... Als es mit der Salomarina Maria Theresia Frauenhospital konnte ich verschiedentlich Fälle von Lymphomen. Ich habe mit Heroin ein gutes Mittel zur Erleichterung des Wellenschmerzes bei der Geburt. Heroinproduktion 1910, 894 Kilogramm. Auch bei psychiatrischen Erkrankungen, bei Depressionen, Dementia senilis, akuter Verwirrtheit. Heroin. Ich prüfte über 6 Monate die Heroinwirkung an erregten, lärm- und probsüchtigen Patienten der psychiatrischen Klinik San Francesco Sales in Neapel. Ich sah eine andauernde Beruhigung in einigen Fällen. Ich behandelte in der Provinzialheil- und Pflegeanstalt Bonn demente, katatone, manische und depressive Patienten erfolgreich mit Heroin. Wochenlang kann man Heroin verabreichen, ohne dass die Wirkung sich abschwächt oder ja, mit Heroin konnte ich vielen Patienten mit seelischem Schmerz und schwermütigen Zuständen helfen. Wir sind natürlich, um eine effektive wissenschaftliche und kaufmännische Lancierung der pharmazeutischen Produkte bemüht. Die Beziehungen zu den pharmazeutischen und medizinischen Zeitschriften müssen sorgfältigst gepflegt werden, sodass letztere bald in der Lage sind, Referate über das jeweils von den Farbenfabriken herausgebrachte Produkt auch den weitesten klinischen Kreisen vor Augen zu führen. Oh, Nacht. Ich nahm schon Kokain. Und Blutverteilung ist im Gange. Das Haar wird grau. Die Jahre fliehen. Ich muss im Überschwange noch einmal vorm Vergängnis blühen. Oh, Nacht. Ich will ja nicht so viel. Ein kleines Stück Zusammenballung. Ein Abendnebel. Eine Wallung. Vom Raumvertrag. Vom Ich-Gefühl. Oh, Nacht, ich mag dich kaum bemühen. Ein kleines Stück nur, eine Spange vom Ich-Gefühl im Überschwange noch einmal vorm Vergängnis blühen. Vielleicht kann man Heroin tatsächlich als Entwöhnungsmittel für Morphinisten gebrauchen. Meine Erfahrungen sind natürlich noch viel zu geringwertig an Zahl und Dauer. Sie eröffnen aber immerhin die Perspektive, dass das Heroin vielleicht als Ersatz und eventuelles Abgewöhnungsmittel für Morphium eine Rolle wird spielen können. Und wir müssen, jedenfalls zunächst, zu weiteren Versuchen in diese Richtung auffordern. Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie ist die vollständige Kontrolle des Arztes über seine Patienten und dessen unbedingtes Vertrauen. Sweet the sins, bitter the taste in my mouth. I see seven towers, but I only see one way out. You've gotta cry without weeping, talk without speaking, scream without raising your voice. You know I took the poison from the poison stream that I floated out of here, singing la la la la. Heroinproduktion 1913, 970 Kilogramm. Liebe Pferdefreunde, Heroin wird in verschiedenen Quellen als das hauptsächlichste Dopingmittel im Pferdesport bezeichnet. Es wird behauptet, dass wenige Tropfen auf Zucker gereicht auf Pferde ganz ungewöhnlich stimulierend wirken. Vielleicht finden sich in unserem Leserkreis Fachleute, die nähere Einzelheiten über dieses Heroin und seinen geheimnisvollen Einfluss geben können. Es ist unzweifelhaft, dass bei längerer Verwendung des Heroins, wie das von vornherein nach der Zusammensetzung desselben zu erwarten war, ein Zustand von leichtem Morphinismus auftritt. Nur ist zugunsten des Heroins aufzuführen, dass erstens die Gewöhnung an das Mittel langsamer als an Morphium auftritt, zweitens die Dosen, welche zur Anwendung kommen, zweifellos sehr viel geringer sind, als sie bei entsprechender Verwendung von Morphium gewesen wären. Und drittens, die Steigerung bei diesem Medikament in den Dosen langsamer notwendig zu sein scheint als bei Morphium. In Amerika haben sie ein Problem mit einer vermehrten Zahl männlicher Jugendlicher, vornehmlich aus den armen städtischen Milieus, die unser Heroin als Puder sniffen. In den Vereinigten Staaten bewerben wir Heroin allein medizinisch, als oral einzunehmendes Hustenmittel und kaum als Schmerzmittel oder Sedativum. Sie sprechen schon von einer Demon Drug. Seit Sie dort Kokain und Rauchopium verfolgen, weichen die Leute auf unser Heroin aus. And now, ladies and gentlemen, the father of American Prohibition, Mr. Richmond V. Hobson. Unser Feind, Deutschland, hat nicht nur die Seuche des Sozialismus und Kommunismus über uns gebracht, sondern uns auch mit Heroin, Morphin und Kokain systematisch vergiftet. Sie versuchen, Ordnung und Stabilität vieler Nationen unter anderem dadurch zu unterminieren, dass sie bestimmte Exportartikel mit Drogen besetzen. Ich habe ein Monster geschaffen. Vor wenige Jahre noch. Und das Deutsche Reich ist kriegerisch unbezogen. Heroin vergiftet die Menschen. Weil es bis dahin die Berichte aus Amerika sind eindeutig. Ich wollte es nicht glauben. Denn in vielen als die Zeichen schon überdeutlich waren. Von Zahnpasta bis hin zu Medikamenten. Und jetzt. Die Amerikaner nehmen es als Beispiel für unsere Verkommenheit. Sie benutzen es, um ihre Bevölkerung in einen Krieg gegen uns zu hetzen. Aber so weit wird es nicht kommen. Die wirtschaftliche Verflechtung der großen Weltmächte sind so weit fortgeschritten, dass das Gedeihen der einen Nation auch das Gedeihen der anderen und der Verderb der einen auch der Verderb der anderen sein wird. Und auch dann habe ich Ihnen mit Heroin einen Vorwand geliefert. Ich trage die Verantwortung dafür. Ich werde mit sofortiger Wirkung meine Demission bei Bayer erwirken. Von deutschem Brandgeld. Eine schwere Stunde ist heute über Deutschland hereingebrochen. Neider überall, zwingen uns zu gerechter Verteidigung. Man drückt uns das Schwert in die Hand. Enorme Opfer an Gut und Blut würde ein Krieg von uns erfordern. Den Gegnern aber würden wir zeigen, was es heißt, Deutschland zu reizen. Und nun empfehle ich euch Gott. Geht in die Kirche, kniet nieder vor Gott und bittet um Hilfe. Wo sind meine Braves Graben und sichern. Nach links folgen. Los, los, Mensch! Halt Anschluss! Gruppen in Reihe zu einem. Marsch Richtung halb links. Die Baumkronen von Verbeu. Achtung! Da! Deckung! Scheiße! Sanitäter! Nach vorn! Lass ihn liegen. Wir sind verloren, so wie der blutet ist. Es ist sicher nicht so schlimm. Vorsicht, Kamerad! Mein Arm! Mein Arm! Bleiben Sie in Deckung! Wir rücken im Schutz der Lehmauer vor. Gut, ich bleibe hinter Ihnen. Vorwärts! Wir gehen jetzt in das Gehöft rein. Aber... Ja, los, los, los! Alle ausgeflogen. Wir haben sich aber beeilt. Alles zurückgelassen. Vier Kalaschnikows, eine Panzerfaust. Was ist in dem Päckchen da? Rohopium. Der Basisstoff für Heroin. Schwarzes Gold, so nennen die Afghanen das Rohopium. Afghanistan ist für 90% der weltweiten Rohopiumproduktion verantwortlich. Wenn wir den Drogenhandel stoppen würden, dann könnten wir auch den Krieg beenden. Doch die internationalen Drogenmärkte sind gierig. Die Nachfrage, auch in unseren Heimatländern, sorgt für einen Sogeffekt. Der Stoff gelangt vor allem über die Transitländer Iran, Tadschikistan und Russland nach Europa. Die Wurzel allen Übels ist also Heroin. Nicht in der Gesellschaft selbst ist die Wurzel zu suchen. Nicht im Unwillen seiner weißen Mittel- und Überschicht, gesellschaftliche Minderheiten zu integrieren. Nicht im Versagen der Politik vor urbaner Verelendung und Arbeitslosigkeit. Vielmehr liegen sie in fremden Nationen, die auf heimtückische Weise die amerikanische Demokratie und ihr Wertesystem auszuhöhlen und zu schwächen trachten. Wären wir also weniger machtversessen und raffgierig und den Vereinigten Staaten nicht feindlich gesinnt, erledigte sich, ihrer Ansicht nach, das amerikanische Drogenproblem von selbst. Aber was reg ich mich auf? Das wird Aspirin vielleicht neue Perspektiven jetzt nach dem Krieg eröffnen. Heroin und Aspirin. Zwei Schwestern, binnen weniger Tage geboren. Zwei Schwestern. Eine von dunklem Charakter. Extrablatt! Extrablatt! Völkerbund beruft für den 19. Februar 1925 Opiumkonferenz ein! Was haben wir von der Genfer Opiumkonferenz zu befürchten? Ja, ich hoffe wenig. Es hat doch kaum einer ein Interesse an einer Verschärfung der schon bestehenden Regelungen. Unser deutscher Emissär weiß schon, was er an unserer weltweit führenden chemischen Industrie zu schützen hat. Das können wir nur hoffen. The contracting parties shall enact effective laws or regulations prohibiting the manufacture and distribution of heroin. Solange Heroin von europäischen Staaten legal hergestellt wird, kann es auch auf illegalen Wegen in die Vereinigten Staaten gelangen. Drogenabhängigkeit kennt keine Grenzen. Und was heute unser Problem ist, wird morgen das der Europäer sein. Ein von allen Staaten gemeinsam getragenes Herstellungsverbot ist deshalb unabdingbar. Ich muss hier entschieden Partei für ein Heroinverbot nehmen. Der illegale Gebrauch des Mittels hat Tausende von Opfern bei uns in China gekostet. Unser Land, Indien und Ägypten werden tonnenweise mit Heroin überschwemmt. Dagegen wird kein Patient als Folge eines Heroinverbots sein Leben verlieren. Heroin ist das übelste aller Narkotika. Für ein Verbot stimmten China, Costa Rica, Italien, Österreich, Polen, Spanien, Tschechoslowakei, Venezuela und die Vereinigten Staaten. Gegen ein Verbot votierten Belgien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Japan, Niederlande, Russland, Schweden und die Schweiz. Damit ist Heroin für die Massenmärkte gestorben. Dann sollten wir uns jetzt aus der Produktion zurückziehen. Gut, dann konzentrieren wir uns jetzt halt auf Aspirin. Ja. Schlafen. Schlafen, seufzt der Kranke schwer. Er nimmt den Trunk. Er lächelt. Schlafen. And I'm going Ein mattes Glimmen noch im trüben Blick. Ein traumhaft Dehnen durch die kranken Glieder. Und immer weiter taucht der Geist zurück und immer tiefer senken sich die Lider. Paulchen, was ist dir? Das ganze Tuch blutig. Mach doch keinen Quatsch! Mariechen! Ja? Hol deinem Vater einen Schluck Wasser! Ich lauf sofort runter, Mutter! Männchen Marie, bleib bei mir. Es tut so weh. Es tut so weh. Wo ist denn Emil? Aber Paulchen, der ist doch tot. In Frankreich, gefallen. Hoffentlich hat er nicht so leiden müssen. Können Sie meinem Mann nicht etwas gegen die Schmerzen geben? Ihr Mann bekommt ausreichend Morphium. Aber warum stöhnt er dann vor Schmerzen? Das sind Durchbruchschmerzen. Die werden von den Tumoren an seiner Wirbelsäule bei bestimmten Bewegungen ausgelöst. Dann tun Sie doch etwas dagegen. Mir sind die Hände gebunden. Die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung ist da sehr restriktiv. Betäubungsmittel? Was? Diese Verordnung geht auf das altehrwürdige Opiumgesetz vom 1929 zurück und ist ein gutes Dutzend Mal verändert und verschärft worden. Ein Gesetz von 1929? Ja, das Gesetz stammt aus einer Zeit des Morphinismus der Ärzte. Davon spricht und schreibt heute keiner mehr. Wir haben keine morphiumsüchtigen Ärzte mehr, die sich aus ihren eigenen Apotheken bedienen. Es wird doch keiner so verrückt sein, das heute zu machen. Weil das am Bahnhof gekaufte Heroin wesentlich besser ins Gehirn geht als unsere Medikamente. Was hat Heroin damit zu tun? In England ist Heroin noch immer ein zugelassenes Medikament. Es unterscheidet sich in der Therapie zwar nicht wesentlich von Morphium, hat aber einen entscheidenden Vorteil. Es wirkt bei viel geringerer Menge. Wenn ich also einen Patienten mit ganz starken Schmerzen habe, dann muss ich ihm eine voluminöse Menge Morphium unter die Haut spritzen. Diese Menge tut dann weh. Für dieselbe Schmerzdämpfung reicht bei Heroin ein Milliliter. Heroin von Leonard Koppelmann nach einer Idee von Sebastian Büttner. Mit Andreas Beck, Martin Bross, Ludger Burmann, Tatjana Klasing, Sebastian Graf, Andreas Grotgar, Matthias Hase, Steve Hudson, Patrick Joswig, Oliver Kriech-Mazura, Nina Mölliken, Patrick Mölliken, Eva-Verena Müller, Bodo Primus und Wolfgang Rüther. Sounddesign und technische Realisation Oliver Salkitsch und Dario Albietz. Regie Leonard Koppelmann. Eine Produktion von Gesamtkunstwerk Entertainment im Auftrag des WDR Köln 2013. Dramaturgie Nathalie Challis.